Der Ball liegt jetzt bei der CSU. Nachdem die Kanzlerin beim Thema Flüchtlinge Selbstkritik geäußert und einen konzilianten Ton angeschlagen hatte, mehren sich jetzt auch die Stimmen aus der CSU, die versöhnlich klingen. So zum Beispiel Gerda Hasselfeld, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Wir brauchen eine Obergrenze als Orientierungsgröße. Und die von uns ins Gespräch gebrachte Obergrenze von 200.000 ist ein Erfahrungswert aufgrund der letzten Jahre. Eine Orientierungsgröße, ein Erfahrungswert. Das hört sich schon ganz anders an als die bisherigen Töne aus Bayern. Dazu mag beigetragen haben, dass führende Kirchenvertreter scharfe Kritik an Ton und Inhalt der CSU-Flüchtlingspolitik geäußert haben, so der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz Reinhard Marx. Marx sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man müsse über die Problembewältigung reden und einen menschlichen Umgang mit Flüchtlingen pflegen. Und das ist eben, wie können wir mit Menschen umgehen, die in Not sind, viele Hunderttausende sind im letzten Jahr gekommen. Viele werden hier bleiben, manche werden gehen. Und es ist etwas Großartiges, dass viele, viele Christen sich engagieren, dass Menschen integriert werden, dass sie Arbeit finden, dass sie die Sprache lernen, dass sie in Vereine hineingehen. Das sollte jetzt der Tenor sein. Lassen wir mal das Zitat eines Generalsekretärs beiseite, über das ich mich geärgert habe. Aber jetzt schauen wir mal, was getan werden muss. Besonders an einer Äußerung des CSU-Generalsekretärs Andreas Scheuer hatte Marx sich gestoßen. Dieser hatte gesagt, einen fußballspielenden, ministrierenden Senegalesen, der 3 Jahre in Deutschland sei, den werde man nie wieder aus Deutschland abschieben können. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner, als Emissärin nach Bayern auf das Treffen der CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz entsandt, sieht im Streit um die Obergrenze die Möglichkeit eines Formelkompromisses, der die Obergrenze beinhaltet, aber nicht starr festschreibt. Aber die Frage ist ja der Interpretation, ob man Kontingente damit meint oder wie man das letztlich auch macht. Wie man das letztlich macht, das ist aber immer noch umstritten und CSU-Chef Seehofer pokert weiter. Bemerkenswerte Sätze der Kanzlerin, zu begrüßende Sätze der Kanzlerin, aber es ist noch nicht jetzt die Vereinbarung, die notwendig ist zwischen CDU und CSU. Seehofer hat jedoch die Zahl 200.000 öffentlich in den letzten Tagen nicht mehr in den Mund genommen. Und wer will, der kann auch bei ihm einen entgegenkommenden Ton vernehmen. Die ganzen Einigungsbemühungen finden ja statt, damit Schwesterparteien Schwesterparteien bleiben, damit sie sich gegenseitig wie seit Jahrzehnten auf dem Parteitag besuchen und dass wir gemeinsam in den Wahlkampf marschieren. Klar ist, dass ein anhaltender Streit zwischen den Schwesterparteien der Union nicht nur das Binnenklima belasten, sondern auch ihre Chancen bei den Bundestagswahlen 2017 schmälern würde.